Der zwischenstaatliche Vertrag. Präsident Sarkozy und Bundeskanzlerin Merkel machten dort den Vorschlag, eine Schuldenbremse für die nationalen Haushalte der Euro-Länder, deren Überwachung durch die Europäische Kommission und die rechtliche Überprüfung des Vollzuges einer entsprechenden Finanzpolitik durch den Europäischen Gerichtshof im Europäischen Vertrag AAEU zu verankern. Da die Briten die Zustimmung verweigerten, wenn man ihnen nicht bei ihren Vorstellungen zur europäischen Finanzmarktregulierung entgegenkäme, einigte man sich schließlich auf einen zwischenstaatlichen Vertrag der beteiligten Länder neben dem EU-Vertrag, der allerdings auch durch die Parlamente der beteiligten Länder ratifiziert werden muss. Dies wurde in den Tagen nach dem Gipfel als ein großer Durchbruch gefeiert. Tatsächlich war die Substanz der Einigung zunächst sehr gering, wie die entsprechende Mitteilung der Europäischen Kommission vom 12. Dezember 2011 zeigte. Dort heißt es: Auf dem europäischen Gipfel am 8. und 9. Dezember sprachen sich 26 der 27 Mitgliedstaaten für ein hartes Durchgreifen in der Schuldenkrise aus und ebneten den Weg für einen zwischenstaatlichen Vertrag, der mehr Integration, Disziplin und Konvergenz bringen soll. Mit dem Vertrag sollte es möglich sein, die neu erlassenen Vorschriften über Schulden und Defizite einzuhalten. Als vertragliche Verpflichtungen wurden genannt: Unterstützung der Empfehlungen der Kommission in Zusammenhang mit dem Verfahren bei einem übermäßigen Defizit mit automatischen Konsequenzen bei Verstößen, Verabschiedung einer Regel zur Gewährleistung eines ausgeglichenen Haushalts und Anerkennung der Rechtsprechung des Gerichtshofs bei der Umsetzung dieser Regel. Damit war man auf dem Gipfel Ende 2011 auch nicht weiter als der Delors-Bericht von April 1989, mit dem alles begann. Dort wurde nämlich in großer Klarheit formuliert: Funktionieren könnte eine Wirtschafts- und Währungsunion aber nur dann, wenn das Verhalten der Regierungen und anderen wirtschaftlichen Akteuren in allen Mitgliedsländern konsistent und vernünftig wäre. So würden insbesondere unkoordinierte und divergierende nationale Haushaltspolitiken die monetäre Stabilität untergraben und Ungleichgewichte im realwirtschaftlichen und finanziellen Sektor der Gemeinschaft verursachen. Im Bereich der öffentlichen Haushalte sind bindende Regelungen erforderlich, die wirksame Obergrenzen für die Haushaltsdefizite der einzelnen Mitgliedsländer vorsehen. Festlegung des mittelfristigen finanzpolitischen Gesamtkurses einschließlich des Umfangs und der Finanzierung des globalen Haushaltssaldos, das heißt sowohl der nationalen Haushaltspositionen als auch der Haushaltspositionen der Gemeinschaft. Auch die Medien merkten schnell, dass eigentlich noch nichts Neues vereinbart war. Roland Tichy schrieb dazu: Und so ist Europa gerade wieder da angekommen, wo seine Irrfahrt begonnen hat, in Maastricht. Alle Regeln, die heute als Erfolg gefeiert werden, waren im Gründungspakt zum Euro 1992 schon enthalten, sogar in juristisch belastbarer Form. Aber Nationalstaaten lassen sich nicht so einfach an die Kette legen. Es gibt keinen Gerichtsvollzieher, der den Kuckuck, sagen wir mal, auf die Insel Samos klebt. So bleiben alle Stabilitätsversprechen nur politische Willenserklärungen. Josef Joffe ergänzte dazu treffend: Neu ist nur die Automatik der Sanktionen, aber fürchtet euch nicht. Denn entscheiden muss der Europäische Gerichtshof, also Ausgabenpolitik in der Hand des Kadis. Das riecht nicht mehr nach Europa, sondern nach Abdankung der Politik. Die Financial Times befürchtete, dass die neuen Regeln entweder nicht wirksam sind oder, wenn sie wirken, wegen ihrer Starrheit finanz- und konjunkturpolitisch schädlich wirken.